Lieber Gott, gib mir bitte zwei Flügel, damit ich endlich wegflieg von hier. Das Seele macht mich scheißmüde. Und die Wege sind zurzeit trübe, Straße oder Vernunft, ich steh zwischen zwei Stühlen. Euer Gerede ist eine Scheißlüge. Ich seh doch täglich, wie meine Brüder aus der Gegend sich alleine fühlen. Und das Leben macht dich meist wütend, Frust im Bauch, weswegen ich dir die Seele aus deinem Leib prügel. Dass meine Gegend, dass meine Seele 4, 5, 1, 3, 8 ist, wo ich lebe. Echt, wo jeder Gras zieht. Und die Kiddies lieben mal die Gegend im Rohr. Das Ghetto-Flavor da ist. Zieh Nase, Schnee und Koks. Keine Zustände wie in Frankreich, aber Kriminalität ist hoch. Der Ruja fängt an, für die Gegend zu retten. Denn so versucht er, sein Problem zu verstecken. Harte Schale, weicher Kern, ich hab von diesem Scheiß gelernt. Egal, wie du fühlst, du gehst durch den Regen, durch die Gegend. Kein Lächeln zeigst, keine Schwächen, Witz aus der Gegend. Doch, kannst nicht, weil die Gegenden deine Scheißbeine brechen. Deutschland, wir sind die Kinder der Zukunft. Die Stimme der Juden, die innerlich blutet. Also fick diese Welt, die uns Träume verbietet. Ruhrpott, 4, 5, wir haben bis heute. Ja, von Beginn unsere Jugend, seh wie sick es ist. Ihr habt die Kinder eurer Jugend nicht im Griff. No, wir halten durch, wir halten durch. Wir fehlen der Welt, ich will so leben, wir leben es selbst. Wir halten durch, wir halten durch. Und guck, ich rede nicht von Haft, sondern über meine Gegend voller Hass. Hier sind kleine Kinder, die Proleten in der Stadt. Doch sie können's nicht anders, weil dieses Leben sie so macht. Wir suchen nach Wegen hier und werden kriminell, weil du als Kanacke von der Schule geekelt wirst. Eure Kinder sind vom Leben enttäuscht, hier fühlt sich keiner verstanden und dabei reden wir Deutsch. Man will sich glücklich schätzen, hier zu sein, doch man verbietet uns, wie wir zu sein. Will man leben, geht's darum, wie ihr zu sein. Man muss sich anpassen oder auf der Strecke bleiben. Dieses Land hassen, aber seine Fresse halten. Eure Jugend verblutet. Sie verfluchen was Gutes, weil zu viel ihren Mut nimmt und zu viel nicht zutrifft von dem, was sie wünschen, bis sie denken, dass ihre gesamte Zukunft verflucht ist. Hass ohne Freude, was bringt uns Träume? Was, wenn sie keine Akzeptanz finden heute? Am Rande der Gesellschaft leben wir und was uns verbindet, ist der Gedanke, wie man Geld macht. Wir sind Kids ohne Perspektiven, weil die Maßstäbe hier bei falschen Werten liegen. Also fick diese Welt, die uns Träume verbietet. Ruhrpott, 4, 5, wir haben bis heute geschwiegen. Ja, Blick in unsere Gegend, seh wie sick es ist. Ihr habt die Kinder eurer Jugend nicht im Griff. No, wir halten durch, wir halten durch. Wir fehlen der Welt, ist unser Leben, wir leben es selbst. Wir halten durch, wir halten durch. In meinem vierten Glauben erzählen nur die Fakten. Stress, Gewalt und harte Drogen hob die Welt aus ihren Achsen. Kids werden hier damit erwachsen und sie suchen jeden Tag das Neue und ziehen Stoff, damit sie wach sind. Und in der Schule lernt man Schwachsinn. Man lernt lieber, wie man draußen Geld macht und funny schnell verpackt sind. Hängt ab hier und hier, ist im Knast dann mit 18 eingesperrt, 4x4. Du musst die Zeit über den Tag bringen. Ich liebe meine Jungs und sorg dafür, dass sie lieber Rhymes über den Takt bringen. Doch die meisten geben Fuck denn, weil sie merken, dass die ganzen Rap-Idole alle nicht vom Block sind. Sie sind stolz, dass sie vom Pott sind. Und sie stehen auf, gehen raus, trauen ihrem Gott blind. Moist, doch weil unser Job stinkt, ziehen sie am Joint, atmen ein und behalten dann das Ott drin. Und während sie den Dreck inhalieren, hoffen sie, dass es sie dann wegbringt von hier. Yeah. Doch sie fesseln ihr Hirn. Ihr wundert euch, warum sie die Interessen verlieren. Sie sind am Arsch irgendwann. Doch Manuelsen sagt, folgt mir, da geht es lang. Das Ziel vor Augen, nur Mut und keine Furcht. Halten wir zusammen, Mäus, dann halten wir es durch. Werf einen Blick in unsere Gegend, seh wie säge es ist. Ihr habt die Kinder eurer Jugend nicht im Griff. No, wir halten durch, wir halten durch. Wir fehlen der Welt, ist unser Leben, wir leben es selbst. Wir halten durch, wir halten durch. Werf einen Blick in unsere Gegend, seh wie sick es ist. Ihr habt die Kinder eurer Jugend nicht im Griff. No, wir halten durch, wir halten durch. Wir fehlen der Welt, ist unser Leben, wir leben es selbst. Wir halten durch, wir halten durch.